Kundgabe 6024. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.08.1954. Bevorstehende Wendung. Anfeinden der Diener Gottes. Es wird sich euch ein Licht enthüllen, und die Dunkelheit wird durchbrochen werden. Ihr werdet erkennen meinen Willen und auch wissen um die Aufgabe, die ein jeder von euch erfüllen soll. In kurzer Zeit schon tritt eine Wendung ein, und eure Arbeit wird dringend nötig werden, und dann erkennet ihr auch, wen ich zu dieser Arbeit berufen habe. Denn nur der wird sich dazu erbieten, der dazu wirklich tauglich ist. Viele werden an einer Wegkreuzung stehen und unentschlossen sein, wohin sie sich wenden sollen, und nur die unerschrocken den rechten Weg einschlagen, die sind für meine Weinbergsarbeit tauglich. Daher auch offensichtlich erkenntlich als meine Knechte auf Erden. Denn die Menschen werden drohend und ängstigend vorgehen, und wer sich nun fürchtet vor der Welt, der ist nicht geeignet, mich und meinen Namen zu bekennen, mein Evangelium zu verkünden und zu zeugen von mir und meinen Offenbarungen. Wer aber meinen Geist in sich trägt, den schrecket nicht die Welt, sondern treibt ihn zu vermehrter Arbeit an, weil er erkennt, welche Stunde die Weltenuhr geschlagen hat. Vieles werdet ihr in kommender Zeit zu erwarten haben, und viel Kraft werdet ihr benötigen, aber auch reichlich von mir empfangen, denn ich verlasse die Meinen nicht. Aber es wird auch erkenntlich werden, wer zu den Meinen gehört, denn die Welt stürmet heftig gegen euch an. Die Welt wird euch zur Verantwortung ziehen, meines Wortes wegen, und von euch Widerruf fordern. Und ihr werdet nun standhalten müssen. Die Zeit der Ruhe wird bald vorüber sein, weil alles so kommt, wie ich es euch angekündigt habe, dass mein Gegner mit scharfer Waffe gegen euch vorgeht, dass die Menschen euch hassen, die ihr ihnen Kunde gebet von dem nahen Ende und dem Gericht. Die Weltmenschen wollen das nicht hören, und sie empören sich wider euch. Und ihr werdet großen Anfeindungen ausgesetzt sein, so ihr bei eurer Einstellung mir gegenüber verbleibet. Doch irdischer Vorteil wird denen versprochen, die mich verleugnen, die sich lösen von mir. Und dann wird es sich entscheiden, wer mir ein rechter Knecht ist, wer mir dienen will in Treue und Unerschrockenheit. Dann wird das Licht leuchten. Es wird offenbar werden die Macht und Kraft dessen, der ein Herr ist, über Leben und Tod. Dann werden ungewöhnliche Kraft empfangen die meinen, die aber von mir abfallen, werden hochsteigen in der Welt. Und das ist eine große Versuchung, die viele zum Fall bringen soll. Doch meine Hand ist immer ausgestreckt, und jeder kann sie ergreifen, um dann aber auch in sicherem Geleit seinen Erdenlebensweg zu Ende zu gehen. Denn wer an meiner Hand dahinschreitet, der kann von meinem Gegner nun nicht mehr bedrängt werden, weil er nun auch ein Herr ist über jenen und sein Sieg über ihn gewiss ist. Und diesem Entscheidungskampf gehet ihr nun entgegen, indem ihr alle euch bewähren sollet und ihr euch auch bewähren könnet, wenn euer Glaube stark ist. So stark, dass der Feind eurer Seele machtlos ist, dass ihr durch die Kraft des Glaubens sein Meister geworden seid. Amen.